Das ist auf jeden Fall wichtig. Ich sehe da irgendwie einen großen Zusammenhang. Wenn ich mir das Ganze so angucke, dann denke ich mir, ich schließe irgendwo einen Arbeitsvertrag ab, gucke mir die Arbeitsbedingungen an. Das ist so das eine. Also ich als Individuum arbeite irgendwo unter irgendwelchen Bedingungen. Wenn jetzt aber der politische Gedanke irgendwie dazu kommt und ich sage, was gibt es für Arbeitsverhältnisse in unserer Gesellschaft und wo geht das hin? Ja, dann finde ich, ist dieser Blick auf ein Callcenter, also jetzt im Callcenter die Bedingungen oder so, das ist so das eine, ja. Aber was ist Arbeitsvertrag? Was ist das Individuum wird da vermarktet, ja, aber welchen Gegenwert kriegt es also im Verhältnis noch dazu? Also wenn man sich das Ganze irgendwie anguckt, ja, oder da laufen dann Sachen so, weil die Stellen jetzt besetzt werden müssen, jetzt zum Beispiel in der einen Firma, du musst nicht mal richtig gratis Deutsch mehr sprechen können, ja. Also da werden, also die Bedingungen, wenn du irgendwie firmentreu bist und einigermaßen gerade ausreden kannst, ja, und den Leitfaden ablesen kannst, dann verdienst du da deine 15 Mark, ja. Und das ist irgendwie so der Blick. Also jetzt nicht nur die Bedingungen alleine so Flugblätter verteilen oder so, sondern eben mal gesamtheitlich die Leute dazu zu kriegen, mal aus diesem Callcenter rauszutreten im Geiste und mal drauf zu gucken, was passiert denn hier eigentlich überhaupt noch, ja? Also was ist Arbeit?